Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und ich begrüße euch zur 7. Folge. Ich stelle euch heute einen Podcast vor, von dem ich nicht so genau weiß, wie er heißt. Oder besser gesagt, ich weiß schon, wie er heißt, aber ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und das liegt daran, dass die beiden Macherinnen dieses Podcasts das auch noch nicht so genau wissen. Und ich lasse die beiden aber erstmal zu Wort kommen dazu. Willkommen zu Conscience oder Conscience, einem Wissenschaftspodcast aus Konstanz. Wir sind Marielle und Katrin. Genau. Marielle und Katrin heißen die beiden also und der Podcast heißt entweder Conscience oder Conscience, je nachdem. Und das Ganze ist also so eine Wortschöpfung aus Science zum einen, also Wissenschaft beziehungsweise Naturwissenschaft und das Con kommt dann eben von Konstanz. Und obendrein ist das Ganze also ja auch noch ein nettes Wortspiel mit Conscience, was Gewissen bedeutet. Das scheint also schon mal so titelmäßig ein Podcast zu sein, der sich also A mit Naturwissenschaften beschäftigt, B mit Konstanz und C mit ja Gewissen, also vielleicht gesellschaftlicher Verantwortung von Naturwissenschaft. Letzteres ist jetzt eher so eine Art Spekulation von mir, dass klang so zwischen den Zeilen bisher schon ein paar Mal an, aber jetzt noch nicht so ganz explizit. Worum geht's? Es geht um Folgendes. Die beiden haben so eine grobe Struktur, dass sie Wissenschaftsnachrichten vortragen und sich dann eines Themas ein wenig länger annehmen. Und am Ende haben sie noch so eine Laberecke mit dem Spiel. So nennen sie die selber, das ist also ganz offizieller Name der Kategorie, Laberecke, finde ich sehr sympathisch. Und diese Wissenschaftsnachrichten, die sind, also da gibt's quasi noch so eine Unterrubrik mit Wissenschaftsnachrichten aus Konstanz. Das hat dann also so den regionalen Bezug, den das Ganze hat. Das ist auch jetzt nicht so, dass einem das dann nicht interessiert, wenn man irgendwie nicht aus der Region kommt oder dort lebt, weil, naja, wie das so ist mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und Forschungsprojekten, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, mögen die zwar in einer bestimmten Region entstehen, aber sind ja dennoch interessant und gültig auch über die Region hinaus. Man könnte also sagen, es ist eher bei der Frage von, bei all den vielen spannenden Ergebnissen und Projekten, die da so unterwegs sind, nach welchen Kriterien picken wir uns denn da was raus? Und eins der Kriterien ist halt eben Projekte, die in Konstanz ablaufen. Die beiden sind Biologinnen, das heißt aber nicht, dass sie sich jetzt auf nur Bio-Themen beschränken, sondern der Podcast steht grundsätzlich allen Bereichen der Wissenschaft offen. Jetzt war zum Beispiel eine Geschichte mit im Spiel, da ging es um Kinder blinder Eltern, ob und inwiefern sich deren soziale Kontaktaufnahme von dem von Kindern sehender Eltern unterscheidet. Also solche Themen sind da mit im Spiel. Natürlich ist es schon so, dass ein Schwerpunkt auf Naturwissenschaften liegt und schon auch auf diesem Bereich Biochemie, Life Sciences, einfach weil die beiden selber daherkommen und auch beruflich in dem Bereich tätig sind, fallen denen natürlich viel eher mal Wissenschaftsnachrichten aus diesen Fächern vor die Füße als andere. Und natürlich bringen sie auch da eine Expertise mit, dann auch mal komplexere Sachverhalte zu erklären. Und genau da entfaltet sich dann auch der große Charme dieses Podcasts. Ich bringe euch mal ein Beispiel, an dem man sieht, wie kenntnisreich die beiden in so ein Thema einführen. Hier spricht jetzt Marielle zum Beispiel über den Quastenflosser. Wurde jetzt publiziert, dass das Genom des Quastenflossers, des afrikanischen Quastenflossers, inzwischen komplett sequenziert ist. Und da sind eben auch einige Leute aus Konstanz dran beteiligt. Und ja, Quastenflosser sollte eigentlich soweit bekannt sein. Das ist dieser urtümliche Fisch, der dann einfach so ein bisschen merkwürdig aussieht, weil der diese, also er gehört zu den Fleischflossern, weil er eben diese Knochenstrukturen in den Flossen hat und die dann so aussehen, als wären das die Vorentwicklung zu tatsächlichen Extremitäten, wie wir sie haben. Und deswegen stand der Quastenflosser auch sehr lange Zeit als Bindeglied zwischen Fischen und den Landwirbeltieren im Raum. Also so eine Art Mosaik-Puzzlestückchen in der Evolution. Ja, und nach so einer Einführung, warum so ein Tier wie der Quastenflosser überhaupt interessant ist, kommt dann also eine recht detaillierte Darstellung, was es mit dem auf sich hat und eben auch, was jetzt der Clou an den Forschungsergebnissen sind, die jetzt hier vorgestellt werden. Was man an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut sieht, ist, dass die beiden einem durchaus Fachbegriffe zumuten. Ne? Also sowas wie Fleischflosser ist ja jetzt nicht ein Wort, was man jeden Tag hört. Und in der Regel wird aber direkt nach so einem Fachbegriff direkt erklärt, was der denn bedeutet. So war das jetzt auch gerade hier. Und das hilft einfach sehr bei der Verständlichkeit des Ganzen. Ich bringe mal ein Beispiel, wo das noch ein bisschen ausgeprägter ist. Hier erzählt jetzt Katrin über Malaria. Nochmal eine kurze Zusammenfassung zu Malaria. Wie gesagt, es wird durch die sogenannten Plasmodien übertragen. Das sind einzellige Tierchen, also jetzt nicht Bakterien oder Viren, die diese Krankheit auslösen. Und zwar ist der Mensch nur ein Zwischenwirt von diesen Parasiten. Und was passiert, wenn jetzt eine Mücke einen Menschen sticht und diese Mücke selbst mit diesen Plasmodien infiziert ist, überträgt sie die durch den Speichel natürlich auch ins Blut des Menschen. Und in unserem Blutkreislauf, in den Blutkörperchen und in der Leber vermehren sich dann die Plasmodien einfach durch Teilung. Und das ergibt dann diese Fieberschübe, die man bei der Malaria halt hat. Und die Fortpflanzung der Parasiten selbst passiert dann aber in den Mücken. Das heißt, die Gameten, also die Geschlechtszellen, zirkulieren dann im Blut des Menschen und werden dann von der nächsten Mücke, die ihn sticht, aufgenommen. Und in der Mücke kommt es dann zum nächsten Entwicklungsstadium und am Ende lagern sich die sogenannten Sporozyten wieder in die Speicheldrüse der Mücken ein. Und die nächste Generation kann uns befallen. Genau. Vielleicht darf ich hier ein bisschen was einwerfen, generell. Also man merkt schon, so ein Lebenszyklus von so einem Parasiten ist kompliziert. Hm. Also Parasiten sind meistens kompliziert. Ja, ist kompliziert, ne? Genau. Kompliziert ist auch die Aufgabe, die sich die beiden hier gestellt haben, nämlich also komplexe wissenschaftliche Sachverhalte mündlich in so einem Podcast rüberzubringen. Und ich finde, das sieht man auch sehr schön an den beiden Beispielen. Da ging es ja jetzt noch gar nicht um die Wissenschaftsneuigkeit, um das neue Forschungsergebnis, das Anlass ist, dass das hier überhaupt Thema ist, sondern da ging es noch um das Grundlagenwissen, gewissermaßen um den Rahmen, in dem sich die Neuigkeit dann bewegt und überhaupt erst Bedeutung kriegt. Und das ergibt jetzt also hier in Conscience oder Conscience so eine schöne Mischung aus einerseits irgendwie Grundlagenwissen erklärt zu bekommen und andererseits dann eben auch die ja gerade erst publizierten aktuellen Wissenschaftsnachrichten zu diesen Themen zu hören. Und das macht einfach eine wunderbare Mischung aus. Ja, hören sollten diesen Podcast alle, die Interesse an Wissenschaft und vor allem an Naturwissenschaft haben und Bock drauf haben, das mal auch detaillierter erklärt zu bekommen. Im Umkehrschluss kann man sagen, wer kein Interesse an Naturwissenschaft hat, kommt hier vermutlich nicht auf seine Kosten. Es sei denn, ihr habt durchaus Lust, euch so ein bisschen ja mal ranführen zu lassen an das Thema und zu gucken, ob euch das nicht doch interessiert. Auch dann kann ich euch Conscience oder Conscience wiederum sehr empfehlen. Ja, und dementsprechend höre ich jetzt auch mal auf zu labern, sondern gebe euch lieber Gelegenheit, diesen Podcast zu hören. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.